ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 4. 1786 bis Juli 1787. Dies ist das Tagebuch von Anne-Lucille Philippa Duplessis, geboren 1770, gestorben 2? Band 3, 1786. An diesem Punkt meines Lebens, ich bin jetzt 16 Jahre alt, denke ich oft darüber nach, wie es wohl wäre, Königin zu sein. Nicht unsere Königin, sondern eine tragischere Figur. Ich denke da an Marie Stuart. Sie ist eindeutig meine Lieblingskönigin. Es ist ein Jammer, dass sie nicht jung gestorben ist. Es ist immer besser, wenn Leute jung sterben. Dann bleibt ihre Aura erhalten. Und man muss nicht daran denken, dass sie Rheuma oder einen Bauch bekommen haben könnten. Das Schafott war mit schwarzem Stoff behängt. Ein schwarzes Kissen lag bereit, auf dem sie niederknien sollte. Doch als ihre Dienerinnen vortraten und ihr den schwarzen Umhang von den Schultern nahmen, sahen alle, dass sie in Scharlachrot gekleidet war. Sie hatte sich in der Farbe des Blutes gewandelt. Der erste Beilhieb ging auf Marias Hinterkopf nieder. Auch der zweite trennte den Kopf nicht vom Hals, bedeckte die Richtbühne aber mit königlichem Blut. Erst beim dritten Schlag rollte der Kopf. Der Henker hob ihn auf und hielt ihn für die Zuschauer hoch. Alle sahen, dass sich die Lippen noch bewegten, und das taten sie noch eine Viertelstunde lang. Schreibst du Tagebuch, Schwesterlein? Darf ich es lesen? Ja und nein. Oh, Lucille, ich fühle mich einsam und ich langweile mich. Hier ist es wie immer, oder nicht? Und wie geht es dem Freund? Macht er immer noch deine Lateinaufgaben? Ich habe kein Latein mehr. Wie bedauerlich. Kein Vorwand mehr, die Köpfe zusammenzustecken. Ich hasse dich, Adele! Natürlich tust du das. Denk nur daran, wie erwachsen ich bin. Denk an all das wunderbare Geld, das mir mein armer, verstorbener Mann hinterlassen hat. Denk daran, was ich alles weiß, was du nicht weißt. Denk daran, wie viel Spaß ich haben werde, wenn die Trauerzeit vorbei ist. Denk an all die Männer, die es auf dieser Welt gibt. Aber nein, du denkst nur an einen. Ich denke nicht an ihn. Hat Papa eigentlich irgendeine Ahnung, was sich da anbahnt mit ihm und Maman und mit ihm und dir? Da bahnt sich überhaupt nichts an. Da ist nichts. Na ja, vielleicht nicht im technischen Sinn. Aber ich glaube nicht, dass Maman noch lange standhält. Und sei es nur aus purer Erschöpfung. Und du warst 12, als du ihn das erste Mal gesehen hast. Ich erinnere mich noch daran. Deine kleinen Schweinsäuglein haben richtig aufgeleuchtet. Ich habe keine Schweinsäuglein. Und sie haben nicht aufgeleuchtet. Aber er ist genau das, was du suchst. Mit ihm kannst du die Leute brüskieren. Er würdigt mich doch keines Blickes. Er denkt, ich sei noch ein Kind. Er bemerkt mich gar nicht. Ach, natürlich tut er das. Probier's doch aus. Geh da rein in den Salon. Da sind sie nämlich, er und Annette. Aber das traust du dich wohl nicht. Ich kann doch nicht einfach da reinspazieren. Warum denn nicht? Wenn sie nur da sitzen und sich unterhalten, können sie ja wohl kaum etwas dagegen haben. Und wenn nicht? Naja, genau das wollen wir ja herausfinden. Camille war pünktlich. Kommen Sie um 2, hatte sie gesagt. Es gibt Regeln. Und Sie haben sich entschieden, sie zu missachten. Sie haben jemandem von uns erzählt. Wenn es doch nur etwas zu erzählen gäbe. Claude wird es herausfinden. Und was dann geschieht, sollten Sie als Anwalt doch wohl wissen. Das ist durch die Bedingungen meines Stipendiums so festgelegt. Priester oder Anwalt. Lieber wäre ich ein homme de lettres. Wie Voltaire. Ach, Voltaire. Ja, Voltaire. Ich kann den Namen nicht mehr hören. Glauben Sie mir, Hommes de Lettres werden in den kommenden Jahren der reine Luxus sein. Mhm. Wir werden alle hart arbeiten und auf Zerstreuungen verzichten müssen. Wir werden alle Claude nacheifern müssen. Claude? Wie geht es ihm denn? Ach, sehr verärgert. Mhm. Er hat viel Geld in einen Wasserpumpenprojekt investiert und jetzt hat der Comte Mirabeau ein Pamphlet dagegen verfasst und die Aktien sind in den Keller gegangen. Na, das kann nur im Sinn des öffentlichen Wohls sein. Ich bewundere Mirabeau. Natürlich, da muss einer nur sittenlos sein. Ein moralischer Bankrotteur. Nein, Camille, lenken Sie mich nicht ab. Lenken Sie mich bitte nicht ab. Ich dachte, Sie wollten Ablenkung. Das muss aufhören, ja? Sie dürfen nicht mehr herkommen. Wie in aller Welt sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, dass ich die Sicherheit meiner glücklichen Ehe für eine heimliche Affäre mit Ihnen aufgeben würde? Ich begehre Sie, Annette. Das ist absolut indiskutabel. Sie denken, ich sei in Sie verliebt, nicht wahr? Mhm. Sie sind in einem Maße von sich eingenommen. Annette, lassen Sie uns durchbrennen. Heute Nacht. In diesem Moment hätte ich fast ja gesagt. Camille umfasst ihre Taille. Ihre Körper berühren sich, sein Herz klopft heftig. So einem Herz leben Sie nicht lange, Camille. Sie schaut ihm kurz in die Augen. Zögernd finden sich ihre Lippen. Einige Sekunden verstreichen. Annette fährt mit den Fingernägeln über den Nacken ihres Geliebten, krallt die Finger in sein Haar, zieht seinen Kopf erneut zu sich. So, er stirbt also. Und seinen technischen Sinn, wie Adele es genannt hat? Nein, das hat überhaupt nichts Technisches. Hm? Denkst du das wirklich, Lucille? Das finde ich traurig. Verschwinden Sie, Camille! Annette. Und kommen Sie mir ja nicht wieder unter die Augen. Annette. Sonst lasse ich Sie verhaften. Ist das der Gipfel deines Irrsinns oder kommt noch mehr? Hast du mir nicht selbst erzählt, dass du dich um Gabriels Mutter bemüht hast, als du Gabrielle gewinnen wolltest? Aber das ist normal. Das hast du. Es ist normal. Ach, es ja? ist eine harmlose, notwendige und gesellschaftlich akzeptierte Konvention. Ach, und es ist Welten entfernt von dem, was du vorhast. Etwas mit der Tochter anzufangen und an die Mutter heranzukommen. Na, ich weiß nicht, ob etwas Anfangs trifft. Ich glaube, es wäre besser, Lucille zu heiraten. Nein! Es wäre dauerhafter, weißt du. Wenn ich mich zum Familienmitglied mache, dann kann Annette mich nämlich nicht verhaften lassen. Was? Nein, nicht, wenn ich ihr Schwiegersohn bin. Weißt du, aber dabei solltest du verhaftet werden. Man sollte dich wegsperren. Am nächsten Tag erhält Lucille einen Brief. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, strich ich die Seiten glatt. Dann faltete ich ihn zusammen und schob ihn in Montesquieus persische Briefe. Aber kaum hatte ich das Buch wieder ins Regal gestellt, wollte ich den Brief wieder in der Hand halten. Ich wollte das Papier spüren, die geschwungene schwarze Handschrift wiedersehen, den Blick über die Zeilen schweifen lassen. Camille schreibt schön, so schön. Bei manchen Wendungen stockt mir der Atem. Ganze Abschnitte scheinen das Licht einzufangen und wieder abzustrahlen. Worte wie Perlen, die auf eine Schnur aufgezogen sind. Worte blitzen wie Diamanten. Natürlich ist das mein letztes Wort in dieser Sache. Habe keine Ahnung, wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Du? Annette? Nein. Als ich ihn kennenlernte, war ich zugegebenermaßen von ihm angetan. Sehr intelligent. Aber was nützt alle Intelligenz, wenn jemand kein moralischer Mensch ist? Hat einen Ruf, der einen Schwindel macht. Nein. Davon will ich nichts mehr hören. Nein, das willst du wohl nicht. Ehrlich gesagt, überrascht es mich, dass er es überhaupt wagt, um Lucilles Hand anzuhalten. Mich auch. Wie wäre es, wenn... Was? Wenn ich Sie ein, zwei jungen Männern vorstellen würde, die für Sie in Frage kommen. 16 ist zu jung zum Heiraten. No. Und sie ist schon eitel genug. So. Aber Claude, du musst tun, was du für richtig hältst. Ja. Du bist das Familienoberhaupt. Ja. bist der Vater des Mädchens. Nachdem Annette sich mit einem großen Glas Cognac gestärkt hat, schickt sie nach ihrer Tochter. Den Brief? Ich habe ihn nicht bei mir. Wo ist er? Er steckt in den persischen Briefen. Vielleicht möchtest du ihn lieber in meinem Exemplar von Gefährliche Liebschaften aufbewahren. Ich wusste nicht, dass du eins hast. Darf ich es lesen? Ganz gewiss nicht. Vielleicht folge ich dem Rat im Vorwort und schenke dir ein Exemplar zur Hochzeit. Wenn dein Vater und ich irgendwann mal einen Mann für dich gefunden haben. Camille war da, um mit deinem Vater zu sprechen. Er hat erzählt, dass er dir geschrieben hat. Du wirst ihn nicht wiedersehen. Wenn du weitere Briefe bekommst, bring sie sofort zu mir. Hält mein Vater es nicht für angebracht, mich nach meiner Meinung zu fragen? Warum sollte man dich nach deiner Meinung fragen? Du bist ein Kind. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen mit meinem Vater plaudern. Über gewisse Dinge, die ich gesehen habe. Skrupellos, wie meine Liebe. Mir scheint es ein fairer Handel. Was meinst du eigentlich zu wissen, Lucille? Naja, immerhin habe ich dich meinen Vater noch nicht so küssen sehen. Ich habe überhaupt noch nie gesehen, wie sich zwei Menschen auf diese Weise küssen. Es muss dir die ganze Woche verschönt haben. Na, zumindest hat es offenbar deine Woche verschönt. Du hättest auf eine Klosterschule gehen sollen. Es ist noch nicht zu spät, um deine Bildung abzurunden. Irgendwann müsstet ihr mich ja doch wieder herauslassen. Oh ja. Aber solange du mit dem Absingen deines Cantus Planus beschäftigt wärst, könntest du nicht anderen Leuten nachspionieren und dich in der Kunst der Manipulation üben. Ich würde dich gern bitten, zu vergessen, was in den letzten paar Tagen geschehen ist. Aber das wirst du nicht tun, nicht wahr? Denn du bist stur und eitel und entschlossen, das, was du fälschlich für deinen Vorteil hältst, auszunutzen. Ich habe dir nicht nachspioniert. Adele hat mich herausgefordert. Und wenn ich sage, ja, ich will ihn heiraten? Das ist undenkbar. Nach 12 Jahren Studium am renommierten Pariser Collège Louis le Grand lässt sich Maximilien Robespierre 1781 als Anwalt in Arras nieder. Vieles hat sich verändert. Die Tanten haben wieder geheiratet. Großvater Caron ist 78 gestorben und Onkel Caron hat die Brauerei geerbt. Meine Schwester Henriette ist mit 19 Jahren an einem Blutsturz gestorben. Und mein Bruder Augustin studiert am Louis Le Grand. Ich wohne im Haus von Tante Henriettes neuem Mann, Gabriel Durut. Ich darf dich daran erinnern, Maximilian, dass du der Familie eine Menge Geld schuldest. Um genau zu sein, ist es François, dein Vater, der uns als Großvater Carots Erben Geld schuldet. Die Begleichung dieser Schulden hat meine Erbschaft von Großvater Caron fast ganz aufgezehrt. Warum haben sie mir das angetan? Es ist taktlos. Es ist habgierig. Sie hätten mir ein Jahr Aufschub gewähren können, bis ich etwas Geld verdient habe. Dann kommt Maximilians 2 Jahre jüngere Schwester Charlotte von der Klosterschule zurück und sein Bruder Augustin aus Paris. Zusammen ziehen sie in ein Haus in der Rue des Rapporteurs. Maximilian verdient das Geld, Augustin verschwendet seine Zeit als Schürzenjäger und Charlotte versorgt den Haushalt. Maximilian ist ein berühmter Mann in Arras. Sie nennen ihn den Anwalt der Armen. Er achtet sehr auf seine Kleidung, die immer gut sitzt. Sein Haar ist stets frisiert und gepudert. Früher konnte er es sich nicht leisten, auf sein Äußeres zu achten. Jetzt ist sein gepflegtes Äußeres sein einziger Luxus. Ich lebe in einem gut geführten Haushalt. Um 6 Uhr stehe ich auf, arbeite bis um 8 am Schreibtisch. Um 8 Uhr kommt der Barbier. Dann ein leichtes Frühstück, frisches Brot, eine Tasse Milch. Ab 10 bin ich normalerweise im Gericht. Nach der Sitzung begebe ich mich so schnell wie möglich nach Hause, esse etwas Obst, trinke dazu Kaffee und ein wenig verdünnten Rotwein. Nach dem Essen mache ich einen Spaziergang und zwar bei jedem Wetter, denn meinem Hund ist das Wetter egal. Bring mir bloß diesen dreckigen Hund nicht hier herein. Anschließend arbeite ich bis 7 oder 8. Wenn am nächsten Tag eine wichtige Verhandlung bevorsteht, natürlich länger. Wenn ich damit fertig bin, schreibe ich vielleicht noch ein paar Verse für das nächste Treffen der literarischen Gesellschaft. Keine Dichtung, einfach gutes Handwerk. Nichts Ernsthaftes. Manches ist noch weniger ernsthaft als anderes. Zum Beispiel meine Ode an die Marmeladentat. Ja, ja. Einmal in der Woche kommt die Akademie von Arras zusammen. An anderen Abenden schreibe ich Briefe. Und die Tanten sind beleidigt, wenn sie nicht mindestens einmal die Woche besucht werden. Im ersten Jahr bearbeitete ich 15 Fälle, was als überdurchschnittlich angesehen wurde. Für gewöhnlich habe ich eine Woche vor der Verhandlung alles vorbereitet und am Abend vor dem ersten Verhandlungstag arbeite ich noch einmal bis Mitternacht, wenn nötig auch bis zur Morgendämmerung. Ich ignoriere alles, was ich bis dahin getan habe, studiere erneut sorgfältig die Fakten und rolle den Fall noch einmal ganz von vorn auf. Maximilians Gehirn gleicht der Geldkassette eines Geizkragens. Was einmal hineingelangt ist, bleibt drin. Ich weiß, dass ich meine Kollegen damit einschüchtere, aber was kann ich tun? Ihnen muss doch klar sein, dass ich entschlossen bin, ein erstklassiger Anwalt zu werden. Er rät seinen Klienten, wann immer es möglich ist, sich außergerichtlich zu einigen. Das bringt weder ihm noch seinem Gegner viel ein. Nur die Klienten sparen einiges an Zeit und Geld. Andere Leute haben solche Skrupel nicht. Und? Was ist denn nun? Nimmst du das Amt eines Richters am bischöflichen Gerichtshof an? Nach so kurzer Zeit ist das eine Ehre. Ja. Oder ein zweischneidiges Schwert. Vielleicht musst du nicht jeden Tag und jedem, der dir über den Weg läuft, erzählen, was in Arras alles falsch läuft. Und schon gar nicht Monsieur Liborel, der dich bei deiner Zulassung als Anwalt protegiert hat. Weißt du, was er gesagt hat? Auch wir sehen natürlich, dass gewisse Reformen nötig sind. Aber hier in Artois überstürzen wir die Dinge nicht gern. So hat er sich ausgedrückt. Aber ich habe nun wirklich niemanden verstimmen wollen, Augusteur. Aber offenbar ist dir genau das gelungen. Hat man mir das Richteramt übertragen, weil man der Ansicht ist, ich habe es verdient? Oder will man mich damit beschwichtigen, bestechen, zur Mäßigung meines Urteils bewegen? Ist es eine Belohnung, eine Gunst oder gar eine Entschädigung? Eine Entschädigung für eine noch nicht zugefügte Kränkung? Der Tag naht. Der Tag, an dem er sein erstes Urteil sprechen soll. Er bleibt die ganze Nacht auf. Sterben. Bei offenen Fensterläden sieht er zu, wie der Nachthimmel sich wandelt. Wenn man stirbt, kann das wie bei meiner Mutter in einer Weise passieren, über die gar nicht gesprochen wird. Man kann sterben wie meine Schwester Henriette. Allein, während das eigene Blut auf das weiße Laken strömt, außerstande sich zu rühren, außerstande zu rufen, paralysiert und zu Tode erschrocken, während im Stockwerk darunter Leute plaudern und Kuchen herumreichen. Man kann auch sterben wie Großvater Caro, gelähmt, altersschwach, abstoßen. In ständiger Sorge wegen seines Testaments. Und wenn man gehängt wird, der Tod eines Verbrechers kann bis zu einer halben Stunde dauern. Er versucht es mit Beten, greift nach dem Rosenkranz, um seine Gedanken zu beruhigen. Die Gebetsschnur erinnert ihn an einen Strick. Gott wird ihm nicht sagen, was er tun soll. Gott wird ihm nicht helfen. An diese Sorte Gott glaubt er nicht. Ich bin kein Atheist. Ich bin nur ein Erwachsener. Morgendämmerung. Er hört das Rumpeln der Wagenräder unter seinem Fenster, das lederne Knarren des Geschirrs, das Schnauben und Wiehern des Pferdes, das einen Karren mit Gemüse für diejenigen zieht, die zur Abendessenszeit noch am Leben sein werden. Der Barbier ist da. Und wenn ich einfach nicht hingehe. Aber es geht um Recht. Es geht um Recht und Gesetz. 3 Uhr nachmittags. Es ist vorbei. Er muss sich übergeben. Gleich hier am Straßenrand. Er krümmt sich. Schweiß rinnt ihm den Rücken hinab. Er geht in die Knie, würgt. Sein Blick verschleiert sich. Seine Kehle schmerzt. Doch sein Magen ist leer. Er hat seit 24 Stunden nichts mehr gegessen. Er wünscht, jemand nähme ihn bei der Hand, damit dieses Zittern aufhört. Aber wenn man krank ist, da kommt einem niemand zu Hilfe. Das ist Maximilien de Robespierre, Rechtsanwalt. Ledig, sympathisch, ein junger Mann, dessen ganzes Leben noch vor ihm liegt. Heute hat er dem Gesetz entsprechend, aber gegen seine tiefste Überzeugung, einen Verbrecher zum Tode verurteilt. Fouché war schon lange nicht mehr bei uns zum Essen. Joseph Fouché aus Nantes unterrichtet am Oratorianischen Kolleg. Er wollte ursprünglich Priester werden, hat dann aber doch Abstand davon genommen. Er unterrichtet Physik und ist an allem Neuen interessiert. Fouché kam doch früher recht häufig zum Abendessen. Mir schien, er hat ihm deine Hand angehalten oder Zumindest seid ihr zu irgendeinem Einverständnis gekommen. Nein, sind wir nicht. Und er wird auch nicht mehr kommen. Eigentlich mochte ich Fouché überhaupt nicht. Als Mademoiselle de Keralio in die Akademie von Arras gewählt wird, das erste weibliche Mitglied, hält Maximilien Robespierre ihr zu Ehren eine Rede über das besondere Wesen der Frau, ihre Rolle in der Literatur und den Künsten. Nennen Sie mich doch Louise. Ich schreibe keine Gedichte, ich schreibe Romane, mehrere tausend Wörter pro Woche. Neide Sie um Ihren flüssigen Stil. Ich gehe nach Paris. Oh. Man kann in diesem kulturellen Notstandsgebiet hier, Anwesende ausgenommen, nicht ewig vor sich hin stagnieren. Ja? Schade. Oh, wundersamer, ehrwürdiger Maximilien de Robespierre. Oh. Wollen Sie nicht nach Paris mitkommen? Nein. Na, dann lassen Sie uns wenigstens heute Nachmittag wegfahren und ein Picknick machen. Ja? Wir könnten den Drahtschmäulern ein bisschen Futter geben. Was meinen Sie? Louise de Keralio ist eine echte Adlige. Da sind alle Spekulationen müßig. Aber Maximilien. Adlig oder nicht, diese Frau ist ein Flittchen. Sie will, dass Maximilien einfach so mit ihr nach Paris geht. Das muss man sich mal vorstellen. Louise packt ihre Sachen und bricht auf in die Zukunft. Ich habe das vage Gefühl, eine Abzweigung verpasst zu haben. Eine dieser Weggabelungen, an die man sich später erinnert, wenn man sich hoffnungslos verirrt hat. Aber es gibt ja noch Tante Eulalies Stieftochter Anaïs. Seine beiden Tanten ziehen sie allen anderen Kandidatinnen vor. Sie habe gute Manieren, meinen sie. Mein armer Sohn sitzt im Gefängnis, Maître. Ja, ja. Weil ihn die Benediktiner von Anjan des Diebstahls bezichtigt hat. Beruhigen Sie sich, beruhigen Sie sich. Und das ist eine falsche und böswillige Anschuldigung. Der Scellerat der Abtei Dom Bonnard ist als Langfinger berüchtigt. Diese Sorte Klienten hat er jetzt öfter. Meine Tochter herum. An ein Honorar ist natürlich nicht zu denken. Und sie ist beileibe nicht die Erste gewesen. Jetzt noch mal ganz von vorne. Binnen eines Monats wird gegen Dom Bonnard ermittelt. Robespierre verklagt die Abtei auf Entschädigung. Als sich die Abtei einen Anwalt nimmt, auf wen fällt da die Wahl? Auf Monsieur Liborel, seinen einstigen Förderer. Die Dankbarkeit verpflichtet mich in diesem Fall zu gar nichts. Hier geht es um die Wahrheit. Es kommt zur Schlammschlacht. Und natürlich passiert zum Schluss genau das, womit er gerechnet hat. Man bietet dem Seilmacher mehr Geld, als er über Jahre hinweg verdienen würde, damit er einem außergerichtlichen Vergleich zustimmt, den Mund hält und verschwindet. Ich kann nicht vergessen, wie Sie sich zusammengetan, gegen mich konspiriert und mich in der Lokalpresse als antiklerikalen Unruhestifter verteufelt haben. Aber nun gut, wenn Sie mich so sehen wollen, werde ich mir fortan nicht mehr die Mühe machen, meinen Kollegen das Leben zu erleichtern, immer hilfreich und immer höflich zu sein. Wenn man von allen geliebt werden will, wird man am Ende von allen gehasst. Die Akademie von Arras hat dich zum Präsidenten gewählt, doch du langweilst alle mit deinen endlosen Suaden über die Rechte unehelicher Kinder. Man sollte meinen, es gäbe keine anderen Themen auf dieser Welt. Wenn deine Mutter und dein Vater sich anständig benommen hätten, dann wärst du nie geboren worden, Maximilien. Vielleicht schaust du dir mal die Zahlen in unserem Rechnungsbuch an, Maximilien. Da wirst du dann feststellen, dass dein Gewissen mit jedem Monat stärker zu Buche schlägt. Natürlich, was hast du denn erwartet? Deine verletzenden Attacken zeigen mir, dass ich nicht einmal bei mir zu Hause verstanden werde. Dieses Haus ist für mich kein Heim. Wir haben nie ein Heim gehabt. An manchen Tagen bist du so in Gedanken, dass du kaum ein Wort sagst. Ich könnte ebenso gut gar nicht da sein. Ich bin eine gute Hausfrau, aber du zeigst keinerlei Interesse an meiner Arbeit. Ich bin eine gute Köchin, aber Essen interessiert dich nicht. Ich lade Gäste ein und wenn wir die Spielkarten rausholen oder uns unterhalten wollen, dann setzt du dich weg von uns und markierst Passagen in einem Buch. Ist es wegen Fouché, dass du so wütend... Fouché? Was hat Fouché damit zu tun? Fouché, das ist vorbei. Schluss und aus. Ich möchte nicht, dass der Name hier noch einmal erwähnt wird. Ja, ist gut. Es tut mir leid. Ich werde versuchen, etwas geselliger zu sein. Aber ich habe einfach so viel Arbeit. Ja, aber wirst du für diese Arbeit auch bezahlt? Du stehst mittlerweile im Ruf, an Geld nicht interessiert zu sein und ein weiches Herz zu haben. Ich sehe mich als einen Mann von Prinzipien, der sich nichts vormachen lässt. Immer wieder stößt du Leute vor den Kopf, die dir für deine Karriere nützlich sein könnten. Es wäre aber nicht tugendhaft, Charlotte, die Hilfe dieser Leute in Anspruch zu nehmen und ihnen dann verpflichtet zu sein. Ich finde auch, du machst zu viel Aufhebens ums Geld. Schließlich können wir unsere Rechnungen bezahlen. Und es steht ja immer Essen auf dem Tisch. Irgendwann heiratest du ja doch, Anaïs. Du heiratest deine Cousine und lässt mich hier allein zurück. Vor Gericht hält er jetzt, so nennen es die Leute, politische Plädoyers. Ja, wie denn auch nicht? Alles ist politisch. Das System ist korrupt. Die Gerechtigkeit steht zum Verkauf. 30. Juni 1787. Es wird verfügt, dass alle Ausdrücke in dem gedruckten, von dem Advokaten Robespierre unterzeichneten Gutachten, die der Autorität des Gesetzes oder der Rechtsprechung abträglich sind und eine Beleidigung der Richter darstellen, gestrichen werden. Dieser Erlass ist in der Stadt Arras öffentlich zu machen. Der Conseil d'Ottawa. Der wichtigste Kraftquelle einer Republik ist die Tugend, die Liebe zum Gesetz und zum Vaterland, und deren innerstes Wesen gebietet, dass alle Privatinteressen und alle persönlichen Beziehungen hinter dem Allgemeinwohl zurückstehen müssen. Jeder Staatsbürger hat Teil an der Hoheitsgewalt und darf daher auch seinen liebsten Freund nicht freisprechen, wenn die Sicherheit des Staates dessen Bestrafung erfordert. Ich habe leicht reden. Schließlich habe ich keinen liebsten Freund. Doch natürlich habe ich einen. Camille. Camille de Muller. Ihr Name ist Annette Françoise Marie Duplessis. Ihr Mann Claude ist ein langweiliger Beamter im Finanzministerium. Ich schreibe dir das Ganze auf Griechisch. Indem ich mich der Totensprache bediene, verberge ich mein Elend, meine Verwirrung, meinen Schmerz vor mir selbst. Für mich ist mein Leben eine elitäre Zerstreuung, etwas, das erst dann existiert, wenn es niedergeschrieben und per Post verschickt wird. Käme dein Leben doch nur in geregelte Bahnen, Camille. Hättest du doch nur einen kühleren Kopf, ein dickeres Fell, könnte ich dich doch nur mal wiedersehen. Ach, würde doch nur alles zum Besten zusammenwirken. Es ist jetzt sein tägliches Werk, die eklatanten Ungerechtigkeiten des Systems, genauso wie die unmerklichen Auswirkungen der Tyrannei hier in Arras, eine um die andere aufzuzeigen. Dabei versuche ich doch versöhnlich zu sein, mich einzufügen. Aber er will das Unmögliche. Sie müssen doch zugeben, dass das System, innerhalb dessen Sie Ihr Leben lang gewirkt haben, schlecht und verkehrt ist, dass es jeder vernünftigen Grundlage entbehrt. Jeden Morgen öffnet er die Augen und sagt: Lieber Gott, hilf mir, diesen Tag zu ertragen. Und er betet, dass irgendetwas geschehen möge, das ihn von diesen endlosen, höflichen, gegenseitigen Beschuldigungen erlöst und ihn vor der Vergeudung seiner Jugend, seines Witzes und seines Mutes bewahrt. Max, du kannst es dir nicht leisten, diesem Mann dein Honorar zurückzuerstatten. Er ist arm, ich muss es tun. Max, was würdest du gern zu Abend essen? Keine Ahnung. Er träumt davon, zu ertrinken, in den tiefsten Tiefen des spiegelglatten Meeres. Er versucht, nirgendwo anzuecken. Er hält sich für einen vernünftigen, vermittelnden Menschen. Er weiß, sich zu entziehen, auszuweichen, sich herauszuhalten. Er kann geheimnisvoll lächeln und jede Festlegung verweigern. Er kann spitzfindig sein, um Worte streiten. So kann man leben, denkt er. Doch er irrt. Denn bald wird sich eine Frage stellen, die nur ein Ja oder Nein zulässt. Wollen Sie eine Revolution, Monsieur de Robespierre? Ja, verdammt nochmal, ja. Ihr alle. Ich will eine. Wir brauchen eine. Es wird zu einer kommen. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung, wo das geht. Oder schreibt eure Meinung an brüder@wdr.de. Wir antworten garantiert. Hey, hier kommt jetzt noch ein Podcast-Tipp. Wir sind Jan, Daniel, Katharina und wir machen für euch den Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Bücher-Podcast? Klingt unsexy? Moment, wir machen ja keinen klassischen Ich-erzähle-euch-was-ihr-lesen-müsst-Podcast, nein. Wir diskutieren über Elfensex im Fantasy-Roman. Wir bringen Lieblingsbücher mit, Bestseller, Klassiker, Liebesromane,